How do I know if the music is from the New Covenant? Wie weiß ich, ob ein Lied vom Neuen Bund handelt? How do I know it's from the Old Covenant? Und wie weiß ich, ob ein Lied vom Alten Bund handelt? How? Wie? Hi. Hallo. I'm Reinhard. Ich bin Reinhard. Daniel. Und das ist Daniel. He's the best guy that I know as far as translating is concerned. Daniel ist der beste Übersetzer, den ich kenne. You know, somebody said, Reinhard. Wisst ihr, jemand hat gesagt, Reinhard. Can I translate for you? Kann ich für dich übersetzen? I'm really good. Ich kann das wirklich gut. I said, no way. Und ich habe gesagt, sicher nicht. Like, if he's not around, I'd rather not. Denn wenn er nicht da ist, dann mache ich lieber nichts, was mit Übersetzung zu tun hat. Maybe Marina. Vielleicht Marina. Only because Paco is so cute. Aber nur weil ihr Hund Paco so süß ist. But listen, people. Aber hört zu, Leute. Let's talk about the music. Lasst uns über Lieder reden. Can Christians listen to worldly music? Können Christen weltliche Musik hören? What do you think, Daniel? Was denkst du, Daniel? Wenn man das nicht könnte, dann wäre ich in Problemen. Er sagt, wenn Christen nicht weltliche Musik hören könnte, dann hätte er ein Problem. Was? Du hörst weltliche Musik? Mhm. Oh, Jesus. Oh, ich werde gefeuert. Du wirst mir kündigen, oder? Ja, zusammen mit meiner Frau hörst du Musik, oder? Mit deiner Frau wirst du mich feuern? Nein. Angel. I'm holy. Ich bin ein Heiliger. Okay, people. Okay, Leute. Let's be serious. Lasst uns ernsthaft sein. Listen to me. Hört mir zu. There's a lot of music that people sing inside of a church building that is much more dangerous to you than a lot of worldly music. Da gibt es viele Lieder, die die Leute innerhalb von den Kirchengemeinden singen, die viel gefährlicher ist als eine weltliche Musik. I will give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. Open the heavens! Öffne die Himmel! It's much more dangerous to sing this. Es ist viel gefährlicher, das zu singen, than to sing that. Als das zu singen. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. From the Beatles. Und das ist von den Beatles. It's much more biblical than open the heavens. Aber das ist viel biblischer als öffne die Himmel. Oops, what did you just do? Oh, was haben wir gerade gemacht? I think we're gonna be in trouble now. Wir werden in Schwierigkeiten geraten. Who cares? Ah, das. Listen, honestly. Aber ernsthaft. Music writes messages in our hearts. Lieder schreiben Botschaften auf unsere Herzen. How do we get a message in our heart? Wie können wir Botschaften auf unsere Herzen schreiben? When thoughts and emotions mix and become a unity. Wenn Gedanken und Gefühle sich zusammenmischen zu einer Einheit. So what happens when I sing songs that are from the Old Covenant? Und was passiert, wenn ich Lieder singe, die vom Alten Bund handeln? I write these messages on my heart. Ich schreibe diese Botschaften auf mein Herz. So the more the message of the Old Covenant is on my heart, so je mehr diese Botschaft vom Alten Bund auf meinem Herz geschrieben ist, the more difficult it will be to believe in the finished work of the cross. Umso schwieriger wird es für mich sein, an das vollbrachte Werk am Kreuz zu glauben. What's the Old Covenant? What's the New Covenant? Und was ist der neue Bund? Was ist der alte Bund? In the Old Covenant, God relates to me based on my work. Im Alten Bund tritt Gott mit mir in Beziehung, basiert auf In the New Covenant, God relates to me only based on the sacrifice of Jesus. Und im Neuen Bund tritt Gott mit mir in Beziehung, basiert auf dem vollbrachten Werk am Kreuz von Jesus. I know. Ja, ich weiß das. No Christian believes that God relates to him today based on the lamb he kills on Sunday morning in the service. Kein Christ glaubt heute, dass Gott mit uns in Beziehung tritt, basiert auf ein Lamm, das wir im Gottesdienst schlachten. But we still believe God relates to us based on 2 Chronicles 7, 14. Aber wir glauben immer noch, dass Gott mit uns in Beziehung tritt, basiert auf 2. Chronicles 7, 14. If my people, und mein Volk, Volk, who is called by my name, über den mein Name ausgerufen worden ist, will turn from its wicked way, demütigt sich, humble themselves and pray, und sie beten und suchen um mein Angesicht. Then I will hear from heaven. So will ich sie vom Himmel her hören. No. Nein. God doesn't relate to you like that. Gott tritt nicht so mit uns in Beziehung. God relates to you because Jesus Christ did everything that needed to be done. Sondern er tritt mit uns in Beziehung, weil durch Jesus Christus ist alles getan worden, was getan werden musste. By faith you are in Christ. Und bei Glauben, den wir in Christus haben. That's the only way God relates to you. Das ist der einzige Weg, durch den Gott mit uns in Beziehung tritt. So here is the key. Also hier ist der Schlüssel. We think the music is worldly when somebody who is not a Christian wrote it. Wir denken, Musik oder ein Lied ist weltlich, wenn jemand, der nicht Christ ist, das Lied geschrieben hat. And we think the music is Christian when somebody who is a Christian wrote it. Und wir denken, dass ein Lied christlich ist, wenn jemand, der Christ ist, das Lied geschrieben hat. So hang on. Aber warte mal. Because a guy who is not a Christian does it, it's worldly. Also wenn da jemand, der nicht Christ ist, das Lied schreibt, dann ist es weltlich. But a guy who is a Christian does it, it makes it Christian. Und wenn jemand, der Christ ist, das Lied schreibt, dann ist es ein christliches Lied. So what if a Christian beats his wife? Is that now Christian beating? Und was passiert also, wenn ein Christ seine Frau schlägt? Ist das nun christliches Schlagen? So what is if a guy who's not a Christian loves his wife? Is that now a bad worldly thing? Und was ist also, wenn eine weltliche Person seine Frau liebt? Ist das jetzt etwas Schlechtes, Weltliches? We need to think about this. Darüber müssen wir nachdenken. You know, Christians do bad stuff and non-Christians do good stuff. Wisst ihr, Christen machen auch schlimme Sachen und Nicht-Christen machen auch gute Sachen. Isn't that shocking? Ist das nicht schockierend? But that's how the world is. Aber so ist, wie die Welt funktioniert. So you can be a non-Christian and write a really good song. Das bedeutet, du kannst eine weltliche Person sein und ein wirklich gutes Lied schreiben. Music is a neutral thing. Weil Musik in sich, ein Lied, ist etwas Neutrales. It's the words that enter your heart. Aber es sind die Worte, die in dein Herz kommen, die der Schlüssel sind. You know, music is a matter of taste, as far as the music is concerned. Weil Musik in sich ist Geschmackssache. If you ask Debbie if classical music is good, wenn du Debbie fragst, ob sie klassische Musik mag, she will tell you, oh, it's all inspired in hell. Dann wird sie das dir sagen, das wurde in der Hölle inspiriert. Irritates her. Es irritiert sie. If you ask her if jazz is good, und wenn du sie fragst, ob sie Jazz mag, she would say, ooh, it's awful. Dann wird sie sagen, das ist schrecklich. You ask me. Aber du kannst mich fragen. And I could sit and listen to jazz. Und ich würde sagen, ich könnte mich hinsetzen und zu Jazz hören. Magst du Jazz? Ich mag Jazz. So the music is a matter of taste. Also Musik in sich ist Geschmackssache. It's the words that are the key. Aber das sind die Worte der Lieder, die der Schlüssel sind. So how do I know a music is New Covenant or Old Covenant? Und wie weiß ich also, ob ein Lied vom Neuen Bund oder Alten Bund handelt? Anything that expresses in the music that I have to do something to get God to respond to me is Old Covenant. Alles, was davon spricht, dass ich etwas tun muss, damit Gott mit mir in Beziehung tritt oder antwortet, ist vom Alten Bund. Everything that expresses that Jesus done everything on the cross and I respond to this is New Covenant. Und alles, was davon handelt, dass Jesus alles am Kreuz gemacht hat und ich darauf antworten kann, das ist vom Neuen Bund. For instance, zum Beispiel, I was in his church. Ich war in einer Gemeinde. And they were singing at a conference. They were singing this a song about the river that flows from the throne of God. Und da war eine Konferenz und sie haben ein Lied gesungen von diesem Fluss, der vom Thron Gottes floss. By the way, a lot of the Christian music is old covenants out of the Bible, and that's a dangerous thing. Und übrigens, viele der Lieder, die im Alten Bund sind, sind direkt vom von der Bibel, und das ist, was das Gefährliche daran ist. So this guy is singing this song. Also dieser Mann von mir, der sang dieses Lied. The river that flows from the throne of God. Dieser Fluss, der vom Thron Gottes fließt. Everybody is singing, raising his hands, enjoying this beautiful music. Und alle haben gesungen, haben ihre Hände erhoben und haben dieses Lied genossen. And then it goes into the refrain. Und dann kommt der Refrain. Wash me, Lord, wash me, Lord. Wasch mich, Herr, wasch mich, Herr. Everybody's singing. Und alle singen damit. And I go to the conference speaker who stands next to me. Und ich gehe zu diesem Mann, und das war der Sprecher von der Konferenz, der neben mir war. I said, hey, are you dirty? Und ich habe ihn gefragt, hey, bist du schmutzig? Are you full of sin? Bist du voller Sünde? Why you ask God to wash you? Wieso fragst du Gott, dass er dich wäscht? I'm clean through the blood of Jesus. Ich bin schon gewaschen durch das Blut Jesu. I'm purified, I'm perfect. Ich bin gereinigt, ich bin perfekt. Old covenant. Siehst du, das ist alter Bund. We come to God expecting him to do something that the cross already resolved. Wir kommen vor Gott und erwarten von ihm, dass er etwas tut, was durch das Kreuz schon erledigt worden ist. Open the heavens. Öffne die Himmel. The cross opened the heavens and they've never been shut again. Das Kreuz hat die Himmel geöffnet und diese sind nie wieder geschlossen worden. Heal me. Heile mich. Today my miracle will come. Heute wird mein Wunder kommen. No, your miracle came 2,000 years ago. You need to grab it. Nein, dein Wunder kam vor 2,000 Jahren. Du musst es nur noch ergreifen. All of these things and put the things of the cross into the future. Our old covenant. All diese Dinge, die Dinge vom Kreuz in die Zukunft setzen, sind vom alten Bund. Listen. Hör zu. I'm going to tell you my own personal opinion. Ich werde euch meine ganz persönliche Meinung sagen. I think it's time to stop singing about me and what Jesus did for me. Ich denke, es ist Zeit aufzuhören über uns zu singen und was Jesus für uns getan hat. And start to sing about his grace. Sondern anzufangen über seine Größe zu singen. It's about him, it's not about. Weil es geht um ihn, nicht um uns. Where are the songs? How great you are, how great you are. Wo sind diese Lieder? Wie groß bist du? Wie groß bist du? Why don't we sing more about his greatness, his wonder, his majesty? Wieso singen wir nicht mehr über seine Größe, seine Majestät, wie gut er ist, wie gütig er ist? It has never changed. It was always the same. Hat sich nie geändert. Das ist immer das Gleiche geblieben. If you would sing his greatness, you wouldn't have to worry about what's old and what's new covenant, because his greatness has always been the same. Wenn wir über seine Größe singen würden, dann müssten wir uns nicht darum kümmern, was alter und neuer Bund ist, weil seine Größe ist immer gleich geblieben. If you enjoyed this video, wenn du dieses Video mochtest, share it with your friends. Dann teile es mit deinen Freunden. If you want to comment, und wenn du einen Kommentar hinterlassen möchtest, dann kommentiere es. Und teile dein Herz. If you disagree, und wenn du nicht einverstanden bist, dann fühl dich frei, das zu tun. I hope you enjoy it. Aber ich hoffe, du hast es gemacht. Thank you. Danke.